Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Stefan, aka EBCC im Krähennest. Später Abend haben wir 22.33 Uhr. Hat sich aber so ergeben. Mit dabei hier im Mumble ist der Klaus Hammer. Hallo Klaus. Guten Abend. Es war jetzt fast unhöflich. Eigentlich beginnt man ja mit den Damen, aber du standst oben. Die Semmi ist da, hallo. Guten Abend, Stefan. Und Vako, hi. Hi. Ganz kurz so zur Einleitung. Die AG Events ist beauftragt worden vom Landesvorstand und da denke ich, dass der Klaus ganz gut den Einstieg finden wird. Ja, also der ein oder andere hat es ja mitbekommen. Ich habe ziemlich zu Beginn meiner Amtszeit ja schon gesagt, wir brauchen ein paar Regelungen, damit wir viele Dinge nicht mehr so aus der Hüfte heraus machen. Und da gehört eben auch dieses Konzept für LPTs und TDPAs und so dazu, dass wir einfach Dinge mehr geregelt machen, weil wir sind mittlerweile so groß, dass wir da was tun müssen und so Sachen auch vernünftig organisieren müssen. Und ja, die AG Events hat das lange Zeit übernommen, hat dann war eine Zeit lang etwas inaktiver und ja, wir haben jetzt der AG Events unser Vertrauen ausgesprochen und gesagt, wir wollen, dass die tätig wird, wenn es darum geht, Events zu planen, durchzuführen und denjenigen, die Events durchführen wollen, dabei zu helfen, das auch vernünftig auf die Reihe zu kriegen. Ist ja doch recht umfangreich. Jetzt haben wir die Vako da, ist auch eine Koordinatorin, richtig? Ja, ganz frisch. Ganz frisch gewählt. Erzähl mal ein bisschen aus deiner Sicht, wie das bei euch ankam. Ja, wir haben ja mit Klaus da jetzt auch schon umfangreich drüber gemumbelt. Das Konzept fanden wir eigentlich von Anfang an auch alle sehr gut. Es geht halt wirklich darum, Wissen, was irgendwo vorhanden ist, möglichst gut und möglichst effizient und schnell zu verteilen, denke ich. Ja, denke ich auch. Der Klaus, du erwähntest gerade mit Veranstaltungen durchführen. Heißt das denn, dass jetzt alle Veranstaltungen von der AG Events durchgeführt werden? Nein, genau eben nicht. Der Grundgedanke dahinter ist eigentlich der, dass wir zum einen den piratigen Grundgedanken, dass jeder seine Sachen machen kann und auch selber aktiv werden kann, beibehalten, aber eben Unterstützung bieten und die Möglichkeit bieten, dass nicht jeder, der eine Veranstaltung machen will, wieder bei Null anfangen muss und alles von vorne planen muss und alles selber beachten muss, sondern wenn wir zum Beispiel einen Landesparteitag haben, dann gibt es ganz, ganz viele Dinge, die da zu beachten sind. Wir haben mittlerweile 500, 600 Leute, die zu Landesparteitagen kommen über die 2 Tage, inklusive Presse und wenn wir Wahlen haben und so weiter, das muss alles organisiert werden und wenn jede Organisationsgruppe das wieder von vorne das Rad von Neuem erfinden muss, dann schafft das unheimlich viel Reibungsverluste. Und da genau soll die AG Events einsetzen, das Konzept aufzusetzen und Hilfestellung zu geben, aber selbstverständlich soll die AG Events nicht hingehen und den einzelnen Veranstaltern vor Ort das Heft aus der Hand nehmen und sagen, geht mal an eine Seite, wir machen das. Um Gottes Willen, das soll es nun gar nicht sein. Ja, ich denke, das ist auch, glaube ich, super wichtig, das mal rüberzubringen. Also in der einen oder anderen Diskussion hatte ich so mitbekommen, dass das, glaube ich, nicht so ganz verstanden wurde. Ja, das kann natürlich recht schnell passieren, klar. Also das Gefühl hatte ich auch und deswegen hatte ich das ja auch angeregt, dass wir da heute ein bisschen drüber sprechen. Was wir jetzt von der AG Events uns so für die nächste Zeit vorgenommen haben, ist, dass wir einfach mal versuchen, irgendwelche How-Tos zu schreiben. Also wie soll ein Finanzantrag aussehen an den Landesvorstand oder was habe ich halt zu bedenken, wenn ich irgendein Event plane. Und da sind wir also jetzt momentan dran. Wir haben einfach auf der großen Palette stehen, dass man an behindertengerechte Zugänge, also Barrierefreiheit denken muss, dass man an Gebärdenlautsprecher denken muss, was alles überhaupt geplant und gemacht werden muss. Und wenn das von einer zentralen Stelle einfach erstmal so angedacht wird und dann zur Verfügung gestellt als Wissen, dann besteht die Chance, dass man erheblich Kosten spart. Wenn sowas spontan gemacht werden muss, kann es häufig sehr teuer werden. Ja, und vor allen Dingen denke ich auch Zeitersparnis ist ganz, ganz wichtig überhaupt bei allen von uns. Ja, und letztendlich sparen wir uns auch Reibungsverluste dahingehend, dass man bestimmte Dinge nicht bedacht hat und so weiter. Ich denke in dem Zusammenhang eben speziell an Landesparteitage. Da gibt es so bestimmte Dinge, die im Vorfeld laufen müssen. Zu bestimmten Terminen muss zum Beispiel Presse eingeladen werden und so weiter. Es muss einen speziellen Akkreditierungsbereich für Presse geben und so. Wenn wir Wahlen haben, dann gibt es bestimmte Verfahren, wie wir das durchführen können, um möglichst vernünftig durch diese Wahlen zu laufen, ohne dass die Leute sich ins Gehege kommen und so weiter. Und diese Erfahrungen, die wir jetzt gesammelt haben dabei, die müssen wir ja nicht bei jeder Veranstaltung erneut sammeln. Ja, abspeichern, aufschreiben und immer, wenn Bedarf ist, aus der Schublade holen. Kann das denn so grundsätzlich für Veranstaltungen gleicher Art funktionieren? Also ich bin der Meinung, dass speziell so Sachen wie Landesparteitage, Tage der politischen Arbeit, die haben einen gewissen Grundrahmen, an dem muss sich das Ganze orientieren. Wir haben eine bestimmte Anzahl von Leuten, die da hinkommen. Das müssen wir entsprechend damit einkalkulieren. Das wird sich im Laufe der Zeit natürlich verändern. Aber das sind schon ähnliche Veranstaltungen und auch da gibt es natürlich auch bestimmte Voraussetzungen für Veranstaltungsräume zum Beispiel. Das Gleiche gilt auch für Barcamps. Da ist es genauso gut, wenn man vorher auf sowas zurückgreifen kann. How to do. Macht ja auch Sinn. Und wir reden auch tatsächlich so von allen möglichen Veranstaltungen oder ist das irgendwie eingegrenzt worden? Also im Prinzip kann jeder, der eine Veranstaltung in NRW plant und Hilfe braucht oder Fragen hat, sich an uns wenden. Ja, ich glaube, das war ja. Also es war ja auch mit einer der Punkte, wir haben in der letzten Zeit häufiger eben Finanzanträge gehabt für bestimmte Veranstaltungen und so weiter, wo dann recht schnell klar war, dass dieser Finanzantrag eigentlich von Voraussetzungen ausgeht, die so gar nicht gegeben sind. Ja, da wird für eine Veranstaltung, zu der üblicherweise 50 Leute kommen, soll ein Raum angemietet werden, der für über 200 Leute geeignet ist und so weiter. Und da gibt's dann, da fehlen entsprechende Vorplanungen und der Landesvorstand muss natürlich die Mittel, die aus Landesmitteln kommen, so einsetzen, dass sie auch wirklich für den gesamten Landesverband entsprechend auch wirksam werden. Das heißt, wenn eine Gruppe eine lokale Veranstaltung macht, die nur in ihrer Stadt wirklich Gültigkeit hat, dann muss sie das auch lokal finanziell stemmen. Wenn sie diese Veranstaltung so organisiert, dass sie landesweit Ausstrahlung hat, dann kann der Landesverband da auch Gelder hinzugeben. Und genau dafür brauchen wir natürlich auch Leute, die sich damit auseinandersetzen, die das Thema unter Umständen im Vorfeld prüfen, um dann eben eine vorgeprüfte einen vorgeprüften Antrag an den Landesvorstand geben, weil wir machen das ja alle nur nebenbei und dementsprechend können wir da natürlich auch deutlich besser und schneller entscheiden. Also im Prinzip auch so ein bisschen das Vertrauen in die AG Events und auch so ein bisschen Verlass drauf, was die AG Events zu der jeweiligen Veranstaltung sagt. Ja, auch natürlich einmal zum einen das Vertrauen in die AG Events, deswegen ja auch die Beauftragung, der offizielle Ritterschlag zu sagen, ihr seid offiziell dafür zuständig. Natürlich auch darauf aufbauend, dass die AG Events das eigene Wissen im Laufe der Zeit immer weiter aufbaut und immer besser wird. Uns ist natürlich auch vollkommen klar, dass jetzt so kurz nach der nach dem Neustart der AG-Events natürlich nicht alles von vornherein sofort super glatt und rund laufen kann. Also den Anspruch haben wir da nicht, sondern wir wollen einfach eine Signalwirkung haben, zu sagen, wir wollen einen Eingangskanal, wo dann auch jeder weiß, Mensch, ich habe hier was geplant, ich habe hier was vor, da an die kann ich mich wenden und die helfen mir weiter, damit ich meine Geschichte durchstarten kann, damit ich hier meine Veranstaltung machen kann. Was ja jetzt auch vielleicht dann wichtig ist, dass mit diesem Konzept, was der Klaus sich erdacht hat, also dass auch Landesparteitage und TDPAs flächendeckend gerecht verteilt werden in Nordrhein-Westfalen, dann werden dann eben häufiger doch auch Leute gefragt sein, vielleicht mal so ein Event zu planen, die das noch nicht so oft gemacht haben, wie jetzt zum Beispiel Dortmund. Ja. Der Klaus hat ein gutes Stichwort gebracht. Der Start der AG-Events, also Reaktivierung, wie auch immer man das nennen mag, da ist ja eventuell ein bisschen was zu tun. Vako, Semi, fass mal ein bisschen zusammen. Braucht ihr da noch Leute, Manpower? Wie sieht's da aus? Wir haben, wie viel sind wir im Moment? 10 ungefähr? Ja, so knapp. Heute oder gestern hat sich noch einer eingetragen. Den können wir dann nächste Woche auch noch als Mitglied begrüßen. Aber auf jeden Fall können wir natürlich ganz viele Leute gebrauchen. Wir haben auf unserer Wiki-Seite auch eine Unterseite, wo man sich als freier Mitarbeiter eintragen kann, dass man einfach sagt, ja, wenn Hilfe gebraucht wird, ich bin dabei, ich bin im Raum sowieso, ich bin motorisiert oder was auch immer. Man kann also eintragen, zu was man fähig ist oder was man gerne macht, wie auch immer. Also das wäre schon toll, wenn man da so ein bisschen sammeln könnte. Wir haben ja auch einige Bereiche abzudecken. Das ist Technik, das ist Hallensuche im Prinzip, dabei behilflich zu sein, auch Kosten zu kalkulieren, zu vermitteln unter Umständen, Gebärdensprachler. Da gehört eine ganze Menge zu. Und deswegen ist es natürlich gut, wenn man auch eine Bandbreite von Menschen hat, die jeweils ein gutes Gebiet abdecken. Ganz genau. Als die Semi-Technik sagte, da fiel mir was ganz Gutes ein. Wie ist das denn mit der Zusammenarbeit mit anderen AGs? Also einige Mitgliederüberschneidungen haben wir ja. Also wir haben Mitglieder in der AG Events, die auch gleichzeitig Mitglieder der AG Technik sind. Da sehe ich eigentlich überhaupt kein Problem. Technik sehe ich sowieso in der Piratenpartei immer das kleinste Problem. Dann haben wir natürlich AG Schnittchen, mit denen wir zusammenarbeiten können. Klar, das werden wir natürlich auch alles immer noch forcieren. Also werdet ihr jetzt nicht irgendwelche Räder neu erfinden, also dass man da jetzt eine eigene Technik aufbaut oder so? Nee. Wir schmirgeln die alten Räder ab, polieren sie und haben sie dann immer parat. Und dann müssen sie natürlich immer auf den neuesten Stand gebracht werden. Ja, ich glaube, das würde auch überhaupt gar keinen Sinn machen, wenn man da jetzt anfangen würde, irgendwelche AGs quasi komplett neu aufzubauen, die schon vorhanden sind und die auch wunderbar funktionieren und auch wunderbar arbeiten. Ich find's halt wichtig, dass zum Beispiel die Verbindung da ist zur AG-Technik. Wenn es jetzt bei einem LPT darum geht, dafür zu sorgen, dass die ganzen Switches, die Netzwerkleitungen und so weiter, die WLAN-Adapter und der ganze Kram, der da von der Technik hingebracht werden muss, dass der auch zum richtigen Zeitpunkt vor Ort ist, dass die Sachen dann auch aufgebaut werden können, weil auch da gehört dann eben in dieses Konzept für so eine Veranstaltung rein, wann müssen wir spätestens eben die Technik vor Ort haben, damit die aufgebaut werden kann, wann muss die Technik spätestens abgebaut sein, damit sie wieder eingelagert werden kann und so weiter. Und das sind einfach Dinge, die da natürlich dann auch mitgeplant werden müssen und wo die Räder ineinander greifen müssen. Haben wir eigentlich jemanden in unserer Gruppe, der schon Erfahrungen hat, weil er sie selbst gemacht hat? Denn bisher die Landesparteitage oder Bundesparteitage, auf denen ich war, die machten zumindest immer so den Eindruck, als ginge alles reibungslos und ganz toll. Also ich war im Helferteam und Orga-Team vom letzten Landesparteitag. Das war für mich jetzt die erste Parteiveranstaltung. Andere Veranstaltungen kenne ich ja. Es war für mich super interessant, das alles mal so mitzuerleben. Und ja, ich hatte auch das Gefühl, dass das sehr gut organisiert war. Und ich habe da auch noch, denke ich, einiges gelernt. Ja, also es gibt, die AG Technik hat ja auch schon durchaus können die auf einiges an Erfahrungswerten zurückgreifen. Und das, finde ich, müssen wir da natürlich auch nutzen und sagen, okay, ihr wisst, wie lange ihr braucht, um die Technik aufzubauen und so weiter und welche Anschlüsse von Noten sind und so weiter. Und das muss man einfach dann von Seiten der AG Technik mit übernehmen, AG Events mit übernehmen und sagen, wenn wir eine Halle suchen, dann müssen wir zum Beispiel darauf achten, dass wir die und die Stromanschlüsse haben, dass wir die und die technischen Voraussetzungen haben. Ansonsten kommt diese Halle unter Umständen für einen Landesparteitag gar nicht in Frage. Okay, machen wir das mal an so einem kleinen Beispiel fest. Ich möchte jetzt hier ein Barcamp, Tag der politischen Arbeit, was auch immer, organisieren in meinem Dörflein und glaube, eine gute Halle gefunden zu haben und habe ganz tolle Ideen. Dann wende ich mich an die AG Event und kann dann sozusagen von dort aus mein Projekt starten. Oder muss ich da selber nochmal mit AG ÖA, AG Technik oder AG Schnittchen Kontakt aufnehmen? Oder ist das sozusagen Service der AG Event? Also geplant ist es so, dass die AG Events der zentrale Eingangskanal ist, dass du an der Stelle als Veranstalter, als zukünftiger Veranstalter, dich an die AG Events wendest und sagst, hier, so und so sieht mein Konzept aus, da und da liegt die Halle, so dass dann eben geprüft wird, von Seiten der AG Events, passt das überhaupt? Wie sieht das mit dem Konzept aus? Und dass dann natürlich auch die AG Events dafür sorgt, wenn das dann den nächsten Schritt geht, das würde dann ja natürlich über den Zwischenschritt gehen, dass man dann einen entsprechenden Finanzantrag stellt und so weiter. Die Genehmigung ist da, das Ding findet tatsächlich statt. Und dann gilt es, die anderen Bereiche natürlich auch mit zu triggern. Das heißt, die AGÖA anzusprechen, zu sagen, hier, da muss eine entsprechende Pressemitteilung gemacht werden, die AG Technik anzusprechen, wir brauchen zu dem und dem Termin die und die Technik da vor Ort und so weiter. Also da soll schon die AG Events quasi der Knotenpunkt sein. Aber wir schreiben nicht die Pressemitteilung, wir laden nicht die Leute ein. Nein, natürlich nicht. Die AG Events soll an der Stelle nicht die Pressemitteilung schreiben, sondern die AG Events soll an der Stelle hingehen und sagen, guck mal, hier ist der Veranstalter, der möchte jetzt hier ein Barcamp veranstalten, das Ganze wird da und da stattfinden. Setzt euch mal bitte mit denen zusammen und baut da eine Pressemitteilung mit dem zusammen da zusammen, sodass die entsprechend rausgegeben werden kann. Die AG Events selber soll natürlich keine Pressemeldung schreiben. Dafür haben wir die AG Öffentlichkeitsarbeit. Die AG Events soll natürlich auch nicht die Technik da aufbauen und so weiter. Dafür haben wir die AG Technik beziehungsweise auch die lokalen Helfer vor Ort. Also auch da soll die AG Events, die sollen im Grunde genommen die Schnittstelle bieten, aber nicht alles selber machen, um Gottes Willen. Das wäre ja dann wieder eine Doppelung. Das wollte ich betonen, dass wir Mitplaner und Vermittler sind, aber nicht Macher. Ja, und auch nur, wenn es erwünscht wird, also wenn irgendwo ein Event geplant wird und es wird keine Hilfe benötigt, dann wollen wir uns da eigentlich auch nicht weiter einmischen. Nee, bloß nicht. Klaus, bei den Veranstaltungen, die jetzt tatsächlich so vom Landesverband kommen, also Landesparteitag zum Beispiel, ist ja die AG Event immer definitiv dabei oder entscheiden die da dann, die sozusagen den Zuschlag für die Halle bekommen haben? Also für so Sachen wie Landesparteitage wäre die AG Events grundsätzlich immer mit dabei. Das hat mehrere Gründe. Und zwar zum einen, wenn wir jetzt dieses Terminkonzept, was wir ja auch am Mittwoch beschlossen haben, wenn wir das letztendlich umsetzen, bedeutet das, wir können Bewerbungen für bestimmte Veranstaltungshallen schon 3 Jahre im Voraus einholen. Wir können also sagen, im Regierungsbezirk Münster ist in dem und dem Quartal ein Landesparteitag geplant. So, die gesamte Organisation, speziell eben solcher Sachen wie Landesparteitage, die muss viel mehr auf eine echte Strichliste hinweg, sodass wir also wirklich sagen können, 30 Tage vor dem LPT muss spätestens das und das, 25 Tage muss spätestens das und das passieren und so weiter und so fort. Und so dass wir letztendlich für gerade solche Großveranstaltungen dann auch wirklich sagen können, wir haben hier wirklich ein Konzept, das wir aus der Box holen können und wo wir dann auch alle viel mehr wieder politische Arbeit machen können und weniger Organisationskram machen. Und deswegen ist das ganz wichtig, da wird auf jeden Fall die AG Events mit eingebunden. Und die wird quasi auch in der Angebotsphase dann auch schon hingehen, um eben die verschiedenen Angebote, die von den Piraten vor Ort jetzt sagen, unser Bereich ist dran, wir haben uns jetzt hier angeschaut, die Halle ist interessant, der Ort möchte sich bewerben, um ein LPT auszurichten. Und diese Bewerbungen sollen dann entsprechend auch vorgesichtet werden, sodass wir als Vorstand eben das auch leichter haben zu entscheiden, wohin vergeben wir den Landesparteitag jetzt an der Stelle. Ja, okay, gut. Also ich fasse nochmal zusammen, dürft mich gerne korrigieren. Die AG Events wird sozusagen ein Service-Dienstleister für Veranstalter im Landesverband Nordrhein-Westfalen. Die Schnittstelle zwischen den einzelnen AGs, ein bisschen koordinierende Funktion und Berater für den Landesvorstand. Das ist das, wie wir uns das vorstellen, ja. Hast du schön gesagt. Habe ich schon gesagt. Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass das rüberkam heute, dass wir niemanden oder dass ihr oder wie auch immer jemanden Arbeit wegnehmen wollen oder irgendwelche Kompetenzen anzweifeln, sondern eben so eine Schnittstelle darstellen und ein bisschen dafür sorgen, dass einfach nichts vergessen wird. Richtig. Wir bündeln die Kompetenzen vieler anderer, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Perfekt. Das hört sich eigentlich nach einem ganz guten Ende an. Möchte noch jemand was sagen? Werbung machen vielleicht? Ja, klar. Ich würde an der Stelle ganz gerne noch sagen, dass es natürlich auch sehr wichtig ist, dass die AG Events auch tatkräftig unterstützt wird. Und ich würde mir wünschen, dass vielleicht der ein oder andere, der jetzt diesen Podcast gehört hat und sagt, Mensch, da würde ich mich auch gerne mal mit einbringen, dass derjenige sich dann einfach mal bei der AG Events meldet und je mehr Hände mithelfen, umso besser kriegen wir das Ganze dann auch auf die Schiene. Klaus Köppel, wir arbeiten nicht selbst. Und die AG Events mumbelt nächste Woche Dienstag um 19.15 Uhr im NRW-Mumble und Gäste und Interessierte sind immer willkommen. Ja, prima. Also Kontaktaufnahme über Wiki. Ich packe die Adresse auf alle Fälle noch mit rein, so als Textform. Und nächste Woche Dienstag 19.15 Uhr im Mumble. Hört sich gut an. Ich bedanke mich bei euch dreien recht herzlich, dass ihr da wart, dass wir ein bisschen Klärung vielleicht auch schaffen konnten. Und wünsche euch jetzt eine gesegnete, ruhige Nacht. Danke dir. Ja, danke dir auch. Tschüss. Tschüss. Ciao. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.